Sieht ganz nach einer Ladehemmung aus. Tja, das war dann wohl Glück, Bas. Seit dem Jahr 2006 ist nichts mehr wie zuvor. Seitdem habt ihr alle Lärmo in den Ohren. Manch wollen es euch sehen, doch hinter deren Stirn brennt sich Gitarrenriff mit tief in ihr Gehör. Seid bereit, seid bereit, seid bereit, seid bereit. Leid und so, ja, Leid und so, ja. Lärmo sind wieder hier. Plakativer als kreativer als zuvor. Die ganzen Neider sagen, ist uns scheißegal. Spielen unsere Mucke, die können uns alle mal. Wir lassen uns von keinem sagen, dann könnt ihr sicher sein. Und geht ihr nicht mit uns, dann geht ihr halt allein. Seid bereit, seid bereit, seid bereit, seid bereit. Leid und Säuer, Leid und Säuer. Sind wieder hier, plakativer als zuvor. Und kommt niemals an uns heran. Und nehmt ihr die Dose in die Hand. Steht extra Dämmung an der Wand. Seid bereit, seid bereit, seid bereit, seid bereit. Leid und so, ja, Leid und so, ja. Ja, Dämmung sind wieder hier. Plakativer als kreativer. Seid bereit, seid bereit, seid bereit, seid bereit. Leid und so, ja, Leid und so, ja. Wieder hier, plakativer als kreativer als zu.